Deutschlandfunk. Hintergrund. Hier siehst du Leute, die gerade vom Tod Yitzhak Rabins erfahren haben. Wie sehen sie aus? Ja, genau, sehr traurig. Sie sind entsetzt. David ist mit seiner Tochter Emma in die Fotoausstellung am Habima-Platz in Tel Aviv gekommen. Emma geht in die erste Klasse und ihr Vater erklärt ihr, was passiert ist vor 20 Jahren, als Yitzhak Rabin erschossen wurde. Schau, die Leute wissen nicht, was sie machen sollen, weil sie ihren Anführer verloren haben. Emma nickt und David sagt, dass ihn ein Bild vom aufgebahrten Sarg am meisten berührt, weil er damals selbst dort war. Auch der alte Meir schaut die Fotos an. Ihm steigen die Tränen in die Augen, wenn er über Rabin sprechen soll. Der alte Mann stockt immer wieder, reißt sich mit Mühe zusammen. Rabin war für mich wie ein Vater. Er wollte etwas tun, was sich bis dahin niemand getraut hatte. Sogar ich war entsetzt, als er Arafat die Hand geschüttelt hat. Aber manchmal muss man eben schwere Entscheidungen treffen. Wir hatten das Gefühl, wir seien bei Rabin gut aufgehoben, behütet. Und dann ist unser Ministerpräsident ermordet worden von einem Juden. Das ist ein unverzeihlicher Bruch. Die Trauer um Yitzhak Rabin und die Trauer um eine verpasste Chance sind geblieben. Die Linken sind in Israel weniger geworden. Sie müssen sich als naive Verräter beschimpfen lassen, wenn sie Frieden fordern. Ganz verschwunden ist die Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt mit den Palästinensern. Also was ist geblieben von Yitzhak Rabin, außer der Anerkennung für einen, den zumindest die Demonstranten auf dem Rabinplatz für aufrichtig und anständig hielten? Der 4. November 1995, ein Samstag. Großdemonstration für Frieden. Am Abend auf dem Platz vor dem Rathaus von Tel Aviv, damals noch nach den Königen Israels benannt. Yitzhak Rabin war gekommen, um seine Politik zu verteidigen. Zwei Jahre zuvor hat er die ersten in Oslo geheim ausgehandelten Vereinbarungen mit den Palästinensern unterzeichnet. Israel und die palästinensische Befreiungsorganisation PLO haben sich gegenseitig anerkannt. Die Palästinenser im Westjordanland bekommen schrittweise ein eng begrenztes Selbstbestimmungsrecht. Es ist ein Prozess. In ein paar Jahren soll ein echtes Abkommen den israelisch-palästinensischen Konflikt ein für alle Mal beenden. Dafür hat Rabin schon den Friedensnobelpreis bekommen, gemeinsam mit seinem Außenminister Shimon Peres und PLO-Chef Yasser Arafat. Aber Yitzhak Rabin wendet sich an diesem Abend an ein tief gespaltenes Land. Ich bin überzeugt, eine Mehrheit des Volkes will Frieden und will für einen Frieden auch Risiken in Kauf nehmen. Denn die Gewalt zerstört die Grundlage der israelischen Demokratie. Wir müssen Gewalt verurteilen und zurückdrängen. Sie gehört nicht zu Israel. In einer Demokratie gibt es Meinungsverschiedenheiten, aber Entscheidungen werden in demokratischen Wahlen getroffen. Deshalb haben wir das Mandat, das zu tun, was wir tun. Und wir werden diesen Weg fortsetzen. Rabin war sehr unsicher, was die Stimmung in der Bevölkerung angeht. Er hat die Demonstrationen seiner Gegner gesehen. Er hat gehört, dass sie ihn einen Verräter und einen Mörder genannt haben. Deshalb wollte er zunächst auch gar nicht zu der Friedensdemo kommen, an deren Ende er dann erschossen wurde. Er hatte Sorge, dass kaum jemand kommen würde, dass es schlecht aussehen würde. Als dann Hunderttausende da waren, war er vollkommen überrascht. Es war womöglich der glücklichste Moment seines Lebens. Eitan Haber, er war damals Büroleiter Rabins. Haber sitzt im Wohnzimmer, tief versunken auf seinem Sofa und sagt, Freunde seien Rabin und er nicht gewesen, aber Rabin habe ihm vertraut. Auf einer Staffelei neben dem Sofa steht ein großes, gerahmtes Foto. US-Präsident Clinton und Yitzhak Rabin im Außenministerium in Washington. Eitan Haber in der Mitte. Der US-Präsident bindet dem israelischen Ministerpräsidenten gerade eine schwarze Fliege um. Es ist ein feierlicher Anlass, eine Preisverleihung Ende Oktober 1995, nur wenige Tage vor dem Attentat. Die beiden Staatsmänner lachen, Eitan Haber steht zwischen ihnen und lacht mit. Ein leichter Moment, während zu Hause in Israel der erbitterte Streit um die Friedenspolitik tobt. Die Siedler, die Rechten, haben in Rabins Politik einen Umsturz, eine Meuterei gegen den Willen Gottes gesehen, gegen ihre Weltanschauung. Sie haben alle möglichen Aktionen gestartet gegen Rabin und seine Regierung und vor allem gegen das Oslo-Abkommen. Am Abend sind sie an großen Kreuzungen mit Fackeln aufgezogen. Rabin bekam tote Katzen geschickt, mit Fäkalien beschmierte Briefe, Briefe mit Nazi-Symbolen oder Wüstenbeschimpfungen. Das war schrecklich. Sie haben ihn Verräter und Mörder genannt. Und es gab schon vorher mindestens einen Attentatsversuch. Da hatten mehrere Rabbiner den Ministerpräsidenten schon zum Rodef erklärt, zum Feind und Verfolger der Juden, der getötet werden muss. Auf dem Zionsplatz in Jerusalem, Oktober 95. Wieder eine Demonstration, diesmal gegen die Regierung Rabin. Die aufgebrachte Menge verbrennt Plakate, auf denen Rabin in Nazi-Uniform zu sehen ist. Auf einem Balkon über dem Platz steht Benjamin Netanyahu, gemeinsam mit der Führungsriege der Likud-Opposition. Mit PLO-Chef Yasser Arafat dürfe man nicht verhandeln, sagt Netanyahu, damals Fraktionschef des Likud. Dieser niederträchtige Mörder wird von der Regierung hofiert. Diese israelische Regierung ist blind und erlaubt Arafat, seinen Plan zu verwirklichen. Die Vernichtung des jüdischen Staats. Genau einen Monat später das Attentat. Yigal Amir schießt am Ende der Friedenskundgebung in Tel Aviv dreimal auf Yitzhak Rabin. Der Ministerpräsident stirbt wenig später im Krankenhaus. Der Attentäter ist Jurastudent, 26 Jahre alt. Yigal Amir bekennt sich zu dem politischen Attentat. I think it was a trauma, but it was a very short-lived trauma. There were about a week or two when there were no traffic accidents. Ja, das war ein Trauma, aber es hat nicht lange angehalten. Es gab ein oder zwei Wochen ohne Verkehrsunfälle, die Leute waren nett zueinander, sie haben anderen die Tür aufgehalten. Alles hat sich beruhigt. Aber die extrem harte Auseinandersetzung, die Verleumdung Rabins als Verräter, das ist geblieben. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Ina Friedman hat zwei Jahre nach dem Attentat angefangen, ein Buch darüber zu schreiben. Der Tod des Yitzhak Rabin, Anatomie einer Verschwörung. Heute sagt sie, das Land, in das sie Ende der 60er Jahre eingewandert war, habe sich seit dem Attentat auf Rabin sehr verändert. The soldiers who man checkpoints, for example, today. Were born the year that Rabin was assassinated. Die Soldaten, die heute am Checkpoint stehen, sind im Jahr von Rabins Ermordung gerade mal auf die Welt gekommen oder noch später. Die Israelis dieser Generation können sich nicht mal mehr an alltägliche Kontakte mit Palästinensern erinnern. Sie leben von ihnen getrennt. Deshalb ist es für beide Seiten so einfach, die anderen als Unmenschen darzustellen. Und das passiert leider auch. So, when you're completely cut off, it's very easy for each of the sides to demonize the other up the wall. And that's been happened very badly. Die Checkpoints, die israelischen Armeeposten an den Übergängen zwischen Westjordanland und Israel, beschäftigen die pensionierte Journalistin in besonderer Weise. Mit anderen Frauen der Organisation Machsom Watch geht Ina Friedman immer wieder zum Checkpoint Kalandia zwischen Jerusalem und Ramallah. Sie beobachtet dort, vermittelt wenn möglich zwischen den Soldaten und den Palästinensern, die oft stundenlang hingehalten oder abgewiesen werden. Einmal die Woche ab 5 Uhr morgens den Checkpoint beobachten. Das ist meine Buße dafür, dass meine Generation versagt hat. Ja, wir haben versagt. Als ich vor 50 Jahren nach Israel gekommen bin, da war alles möglich, auch Frieden. Aber alle unsere Hoffnungen sind auf die Seite geschoben oder kaputt gemacht worden. Alles ist schwarz-weiß geworden, gut oder schlecht, Jude oder Araber. Und es gibt sehr viel Angst. Nein. Am Institut für Design in Holon bei Tel Aviv wird immer noch gearbeitet, sehr zum Leidwesen von Dana Ariely. In wenigen Tagen will sie dort ihre Ausstellung feierlich eröffnen. 20 Jahre danach die Erinnerung an Rabin gestalten. Ariely hat Bilder, Plakate, Installationen und Videos von über 50 Künstlern bekommen. Und sie stellt fest: What amazes me is that we had direct representations of Rabin in 1995. Erstaunlicherweise beschäftigt sich die Kunst noch immer mit der reinen Darstellung der Tat. Weniger als direkt nach dem Attentat und weniger als vor 10 Jahren. Aber die Suche nach Dokumentation ist immer noch da, weil es keinen eindeutigen Bildbeweis gibt. 20 Jahre nach dem Attentat ist in Israel auch die Frage nach der Verantwortung noch immer wichtig. Der Grafiker David Tartakova hatte zu einem Jahrestag des Attentats ein Poster aus 2 Bildern gemacht. Oben Rabin mit dem Text »Wir werden nicht vergessen« und darunter Benjamin Netanyahu mit dem Text »Wir werden nicht vergeben«. Michael Sahar hat dieses politische Poster zum 20. Jahrestag weiter bearbeitet. Jetzt steht über Rabins Bild nur noch »Vergessen«, über Netanyahus Bild nur noch Vergeben. This became an icon back in 1997. So dieses Poster ist eine Ikone. Das kennt jeder. Netanyahu wird von der Kunst immer wieder verantwortlich gemacht für den Mord an Rabin. Mehr muss man also gar nicht sagen. Er ist immer noch dafür verantwortlich. Und das kann nicht vergeben werden. Erstaunlich sei ja, sagt Dana Ariely, wie sehr das Attentat auf Rabin Künstler und Grafiker beschäftigt. Alle großen Museen in Israel hätten allerdings ihr Angebot für eine Ausstellung ausgeschlagen. Das Thema sei ihnen zu politisch, zu heikel gewesen. Was ist dann mit Rabins letzter Rede auf dem Platz in Tel Aviv? Es scheint, das, was Rabin damals formuliert hat, ist heute ein Tabu. Undenkbar, dass ein israelischer Ministerpräsident heute Rabins Worte wiederholen würde. Ich war 27 Jahre lang Soldat. Solange es keine Aussicht auf Frieden gab, habe ich gekämpft. Aber jetzt glaube ich daran, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Eine große Chance. Wir müssen sie nutzen. In Verantwortung für die, die hier sind, und in Verantwortung für die, die nicht hier sind. He said all the time the following things. We need to have an agreement before there is a majority of Palestinians under the Jewish. Rabin hat immer wieder gesagt, wir brauchen ein Abkommen, bevor wir eine palästinensische Mehrheit unter der Herrschaft einer jüdischen Minderheit haben und bevor die Iraner Atomwaffen haben. Rabin glaubte, er habe nicht allzu viel Zeit, aber jetzt haben wir fast überhaupt keine Zeit mehr. And why he felt that he didn't have too much time. But now there is almost no time at all. Yossi Beilin. In Rabins Regierung Anfang der 90er Jahre war er Stellvertreter von Außenminister Shimon Peres. Beilin hatte die geheimen Verhandlungen zum ersten Oslo-Abkommen geführt. Am Esstisch in seinem Wohnzimmer im wohlhabenden Norden von Tel Aviv erklärt Beilin, dass Rabins Antrieb nicht ein Frieden an sich war. Es war vielmehr die Einsicht, dass Israel nur ohne Besatzung ein jüdischer und demokratischer Staat würde bleiben können. Heute ist Beilin überzeugt, auf dem Weg zu einer Lösung ihres Konflikts hätten beide Fehler gemacht. Der vorsichtige Rabin, der nur schrittweise vorgehen wollte, genauso wie Arafat, der noch nicht bereit gewesen sei für einen eigenen Staat. For me, I was afraid that extremists on both sides would do whatever they could to torpedo. Ich hatte Bedenken, dass Extremisten auf beiden Seiten ein endgültiges Abkommen mit Terrorakten torpedieren würden. Auch wenn ich so etwas wie das Goldstein-Massaker in Hebron oder die Selbstmordbombenanschläge nicht erwartet hatte. Aber ich dachte schon an Terrorismus, dass es Tote geben würde. Wir hätten die Leute mit einem endgültigen Abkommen vor vollendete Tatsachen stellen sollen, dann hätten sie es schon akzeptiert. And I thought that if you come to the people and say, here is the permanent agreement, it is a fait accompli, and people accept it. Die bittere Realität für Beilin ist, der gescheiterte Oslo-Prozess hat den Palästinensern bisher Autonomieinseln gebracht. Eigenverantwortung, zum Beispiel für Schulen und Krankenhäuser, aber keine Selbstbestimmung. Die israelische Armee ist nach wie vor Besatzer. An einen Abzug der Soldaten aus dem Westjordanland ist nicht zu denken. Yossi Beilin beklagt diese Situation, in der die israelischen Siedlungen auf besetztem Gebiet weiter ausgebaut werden. Denn es werden Tatsachen geschaffen, die ein Zurück zu Rabins Oslo-Politik immer unwahrscheinlicher machen. Aina Friedman, die Journalistin im Ruhestand, geht noch weiter. Sie sagt, Israel sei heute, 20 Jahre nach Rabins Ermordung, in einer ausweglosen Lage. Wir erleben tägliche Gewalt. Wir gestalten unsere Zukunft nicht. Wir haben keinen Kontakt mit den Leuten auf der anderen Seite des Zauns. Unsere Besatzung war schon immer untragbar. Dieser Überzeugung sind jetzt nicht nur die wenigen Israelis, die Kontakt nach drüben haben. Die ganze Welt kritisiert die Besatzung. Und das immer lauter. Und wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen. Diskutiert wird in Israel gern und ausgiebig, aber Antworten erwartet auch Eitan Haber, Rabins damaliger Büroleiter, nicht mehr. Die politische Debatte hat sich verändert. Die Rechte gibt sich inzwischen als alleiniger Herrscher. Es gibt ja heute keinen wie Rabin, der sich gegen sie durchsetzen könnte. Und egal, über was diskutiert wird, die öffentliche Auseinandersetzung in Israel ist sehr viel härter geworden, bitter und aggressiv. Am Designinstitut in Holon ist die Kuratorin der Rabin-Ausstellung, Dana Ariely, enttäuscht von ihrem Land, 20 Jahre nach dem Attentat. Sie hofft, dass ihre Ausstellung zumindest provozieren kann. Das Besondere ist, dass die Kunst überhaupt hinschaut. Denn die israelische Politik leidet ja offenbar an Demenz, auch wenn sie einmal im Jahr an Rabin erinnert. Aber hat die Politik die Folgen dieses schrecklichen Ereignisses überhaupt verstanden? Ich glaube nicht. Bei der Demonstration am Rabinplatz hält David ein großes Transparent hoch. Ohne Frieden keine Sicherheit. Ihn hat das Attentat damals auch schockiert, als er selbst Soldat war. Aber ihm geht die Verklärung Rabins heute auf die Nerven. Let's not forget that Rabin wasn't a left wing. Man sollte nicht so tun, als ob Rabin ein Linker gewesen wäre. Er war ein knallharter Militär. In der ersten Intifada hat er zu den Soldaten gesagt, brecht den Palästinensern Arme und Beine, was anderes verstehen die nicht. Später hat er eingesehen, dass Gewalt nicht funktioniert. Daran hat sich nichts geändert. Die Frage ist ja, ob du daran glauben willst, dass es besser werden kann oder nicht. Mir ist es wichtig, meinen Söhnen und Töchtern zu sagen, dass wir an eine bessere Zukunft glauben können. Deshalb demonstrieren Israelis wie David und Pedro weiter, auch wenn aus ihrer Sicht in den 20 Jahren seit Rabins Ermordung nichts besser geworden ist.